Dort kommen die Außenminister der NATO zu einem besonderen Treffen zusammen. Sie feiern Jubiläum. Morgen vor 70 Jahren wurde der Nordatlantikpakt unterzeichnet, der den militärischen Beistand der Mitgliedsländer untereinander regelt. Mächtigster Mitgliedsstaat waren damals wie heute die USA. Deren besondere Rolle würdigte deshalb heute auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei seiner Rede vor dem US-Kongress. Bettina Klein in Washington hat zugehört. Was hat er gesagt? Ja, Stoltenberg hat wie angekündigt natürlich ein Plädoyer für die NATO gehalten und versucht darzustellen, dass dieses Bündnis gut für Europa, aber eben auch gut für die Vereinigten Staaten ist. Das musste man bisher keinem Amerikaner erklären, aber so ändern sich eben die Zeiten. Man muss sagen, er hat viel Applaus bekommen. Er hat bis kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit gesprochen. Teilweise auch zustimmende Rufe. Fast nach jedem Absatz gab es freundliche, stehende Ovationen. Manche Sätze kannte man, etwa was er zu Russland und zum INF-Vertrag gesagt hat. Das war nicht neu. Aber er hat hier wirklich auch als Europäer gesprochen und von dieser Position aus die Stärke der Verbindung über den Atlantik hinweg immer wieder unterstrichen. Der Atlantik verbindet uns, er trennt uns nicht. Und man konnte es an der einen oder anderen Stelle schon auch als einen indirekten Appell an Trump verstehen. Etwa wenn er davon sprach, wie viel Freunde die NATO habe und dass es gut sei, Freunde zu haben. Mit diesen Worten endet er übrigens auch seinen Vortrag. Aber er hat insgesamt natürlich wieder den Moderator gegeben, schon aus der Perspektive eines Europäers, auch eines Norwegers. Er hat auf die engen familiären Verbindungen hingewiesen in die USA, als er davon sprach, welch ein Leuchtturm der Hoffnung dieses Land hier für Millionen Menschen über viele, viele Jahrzehnte gewesen ist. Neben den lobenden Worten rund um die NATO wird zwischen den Mitgliedstaaten ja weiterhin über die Höhe der Militärausgaben gestritten. Hier steht Deutschland besonders in der Kritik. Hat Stoltenberg dazu etwas anklingen lassen? Ja, moderat. Er sprach, als er sagte, wir brauchen dieses Bündnis eben auch für die Zukunft, fügte er hinzu, wir brauchen ein faires Bündnis. Und Stoltenberg sagte, in einer idealen Welt müssten wir kein Geld dafür ausgeben. Aber das sei nun mal keine ideale Welt. Und er brachte auch ein paar historische Beispiele. Er sagte wörtlich, Hitler hätte man nicht mit friedlichem Protest stoppen können. Stalin hätte man nicht mit Worten stoppen können und ISIS nicht mit Dialog. Und niemand habe den Fall der Mauer oder die Anschläge vom 11. September vorhergesagt. Man muss auf unvorhersagbare Ereignisse eingestellt sein. Dazu braucht es eine Strategie und dazu haben wir die NATO. Also das war schon auch, konnte man auch lesen als einen Appell oder ein Werben um Verständnis in Europa. Bundesaußenminister Maas ist in Washington. Wie positioniert er sich zu der immer wieder aufkommenden Kritik der Bündnispartner am deutschen Verteidigungsetat? Ja, er begibt sich ja von New York nach Washington und er hat gesagt, auf Deutschland sei Verlass. Wir stehen zur NATO, weil wir sie brauchen. Und wir werden auch die Zusagen, die wir gegeben haben, einhalten. Das ist ein bekanntes, allgemeines politisches Bekenntnis und das ist natürlich auch zu erwarten, dass der Bundesaußenminister so etwas sagt. Ob aber und in welcher Art und Weise diese Zusage von 1,5% Bruttoinlandsprodukt 2024 erreicht werden soll, rein was die Zahlen angeht, das ist eben überhaupt nicht klar. Er wird hier möglicherweise heute und morgen eben auch darauf angesprochen werden, aber das ist halt die Strategie, die Art und Weise, wie die Bundesregierung das hier vertreten wird. Vielen Dank für diese ersten Informationen aus